Peter Hacks. Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe. Gut, Stein. Ich bin bereit, Sie anzuhören. Sie machen mir Vorwürfe? Und das sollen Sie nur gestehen, nicht Sie allein. Sie sagen, es sei Ihr eigenes Empfinden, was aus Ihnen spricht. Aber Sie haben gar kein eigenes Empfinden. Und hätten Sie eines, Josias, so würden Sie sich schwerlich herausnehmen, es dem meinigen entgegenzusetzen, wenn es nicht das übereinstimmende Empfinden des ganzen Weimar wäre. Es zeugt also von bei Ihnen ungewöhnlicher Rücksicht, dass Sie die Frage als eine eheliche hinstellen. Aber diese Art Schonung bringt uns nicht weiter. Blicken wir den Dingen ins Auge. Mein jetziges Verhältnis zu Goethe wird allgemein missbilligt, nicht nur von Ihnen. Ich vergesse meine Schuldigkeit. Ich bin untreu. Ich schädige das Ansehen des Herzogtums. Alle Welt denkt so. Sie müssen reden, reden Sie. Ich bin fähig, jede meiner Handlungen zu rechtfertigen, selbst wenn der Hof oder der Herzog oder, was mich am tiefsten schmerzt, die Herzogin mit mir unzufrieden ist. Es ist die Wahrheit, Stein. Ich habe Goethe abgewiesen. Ich habe die Beziehung zu ihm beendet nach diesen 10 in Eintracht abgelaufenen Jahren. Ich bin nun die Ursache davon, dass er uns heimlich verlassen hat, über Nacht, unangekündigt, ohne Abschied oder Erlaubnis. Der Staat ist ohne Minister, der Hof ohne Spielmeister, das Theater ohne Direktor, das Land ohne seinen großen Mann. Man ahnt nicht, wo er sich aufhält, aber ich, die Ursache seiner Abwesenheit, bin zur Stelle und die Last der Verantwortung liegt auf mir. Mir ist sehr klar, warum man mir so unerbittlich zürnen muss. Man fühlt wie ich. Jeder ist froh, diesen Mann los zu sein. Jeder verabscheut seine dreiste Weise, Vorrechte zu beanspruchen, solche, die ihm um seines Verdienstes willen zustehen und solche, die er nur hat, weil er sie beansprucht. Aber man weiß zugleich, er ist unentbehrlich. Ohne ihn sind wir nichts. Weimar, das ist Goethe. Man hat den Mut nicht, ihn zu hassen und lobt ihn darum umso beflissener. Ich habe gewagt zu tun, was jeder in dieser Stadt möchte. Daher die unnachsichtige Verfolgung. Man ist in einer angenehmen Lage. Man hat seine innersten Wünsche erfüllt bekommen und für die entstandenen Schwierigkeiten hat man den Schuldigen. Ja, vielleicht ist es mir wirklich lieb, Stein, dass Sie das mich überraschende Zartgefühl aufbringen, den öffentlichen Tadel für Ihr eigenes Empfinden auszugeben. Ich verantworte mich vor Ihnen, mein Gatte, wie es einer Ehefrau, die ihre Pflicht kennt, ansteht. Wir sind Diener des Hofes, Sie und ich. Ich gefährde Ihre Stellung wie die meinige. Jeder Ihrer Vorwürfe hat Anspruch auf Entgegnung. Ich bitte Sie, keinen unausgesprochen zu lassen. Sehen Sie übrigens, ich habe mich vorbereitet. Ich finde mich in die Rolle der Beklagten. Ich besitze Akten. Dies sind also die Briefe. Alle. Keiner fehlt. Die Ältesten unter Ihnen sind fast genau 10 Jahre alt. Es ist ein seltsames Gefühl, Sie mit einem Mal wieder vor mir liegen zu sehen. Ich werde Ihnen den einen oder anderen vorlesen, als Zeugnis, dass Sie mir glauben dürfen. Auf eine Annahme erübrigt sich wohl einzugehen. Die Annahme, es könne zwischen Goethe und mir irgendetwas im Spiel gewesen sein, was den Namen Liebe verdient. Natürlich, jeder Mann hält es für erwiesen. Natürlich ist es Unsinn. Als Goethe kam, war er ein kleiner Junge, ich ein Weib. Jetzt ist er ein Mann und ich bin eine alte Frau. Wenn ich vielleicht töricht bin, vor der Torheit zu lieben, hat mich Gott doch bewahrt. Sie sind mein Gemahlstein, ich muss mich da nicht näher erklären. Es gab keinen Roman zwischen Goethe und Charlotte von Stein. Es gab die Erfüllung einer Aufgabe und einen angedichteten Roman. Sie wissen, von welcher Aufgabe ich spreche. Der Herzog hatte einen begabten jungen Menschen aufgelesen. Sein Scharfblick hatte nicht getrogen. Aber unglücklicherweise hatte dieser neue Günstling, abgesehen von seinen Gaben, nichts, was einen Mann zum Fortkommen tauglich macht. Er kannte die Hochschulen, deren Unsitten ihm leider anhafteten, wie einem Stallburschen der Pferdegeruch. Er kannte alle Wissenschaften und alle Künste und er kannte nichts von der Welt. Er bedurfte des Erziehers. Und die unausgesprochene Wahl des Hofes fiel nicht zufällig auf mich. Ich verletze die Bescheidenheit nicht, wenn ich das von mir sage. Ich war für die Leitung Goethes geeignet, mithin bestimmt, und was anders bedeutet Adel, als die einwohnende Neigung, seinem Fürsten zu dienen, auch in Fällen, wo dies sehr wenig angenehm ist. Diese Briefe also sollen Ihnen beweisen, dass ich mich dem Ruf der Pflicht nicht entzog und dass es an der Unentschlossenheit meines Wollens nicht lag, wenn ich verlor. Aber bedarf es denn der Beweise? Sie wissen, dass ich außerstande bin, eine Unwahrheit zu sagen, selbst wenn ich es mir vorsetzen könnte. Ich leide unter einer mehr als gewöhnlichen Schamhaftigkeit. Nichts ist furchtbarer für mich, als wenn man mich ertappt. Ich meine keineswegs bei einer Lüge, einfach bei irgendeiner Sache, die schief ist oder die ich nicht auszusprechen im Sinn hatte. Ich gerate unweigerlich in Verwirrung. Ich verhaspele mich, wie man das nennt. Ich wiederhole eben die peinliche Stelle immer wieder. Ich muss den Gegenstand, den ich justament zur Hand habe, fallen lassen, um mich, während ich ihn aufhebe oder die Bruchstücke beseitige, zu beruhigen, bevor ich dann fortfahre, indem ich meinen Fehler mit Freimut eingestehe. Das mag überempfindlich oder frauenzimmerlich erscheinen, aber es ist mir lieber, als wäre mir gelungen, mich der Scham so vollständig zu entwöhnen wie beispielsweise unser Goethe. Was war ich denn im Begriff zu erzählen? Ah ja, Goethe kam nach Weimar und erwies sich als ein Grobian. Und der Herzog, der dem Grobianischen mit aller Narrheit seiner Flegeljahre anhing, hatte sich ihn in den Kopf gesetzt. Ich erinnere mich aus jener Zeit eigentlich nur an zwei Tonfälle bei ihm. Er fluchte, wenn er nicht flennte, und wenn er nicht fluchte, flennte er. Er war aufs Haar so unausstehlich wie neuerdings alle jungen Leute in unseren unzufriedenen Zeitläuften. Um gerecht zu sein, muss ich sagen, alle jungen Leute sind aufs Haar so unausstehlich wie Goethe, denn die traurige Wahrheit ist, er hatte diese beiden Unarten selbst erfunden. Er schwor und lästerte gegen alles Bewährte. Im nächsten Augenblick wieder beliebte er, mitten aus dem launigen Gespräch eines gelungenen Picknicks heraus, beiseite zu treten, um angesichts einer bemoosten Kluft oder eines Nebelstreifs seine mürrischsten Tränen zu vergießen. Das eine war so unhöflich wie das andere und sollte es sein. Die Schöpfung, wie sie ist, so war es gemeint, war ihm nicht vollkommen genug. Er hatte nämlich vor, in Sachen Welt ein schnelleres Tempo einzuschlagen als sein Schöpfer. Aber wenn ich ihn zurechtwies, fühlte er sich wie Orest, raufte sich das Haupthaar und verlangte, ich solle ihn von den Furien erlösen. Lieder Tartarus, wenn ich das recht verstanden habe, ohne einer einzigen den Urlaub zu verstatten, auf seiner Spur versammelt hatte. Hören Sie nun einen von den Briefen zur Verdeutlichung. Ich halte ihn für ziemlich bemerkenswert. Er ist vom 14. April 1776 datiert. Ich schrieb also damals Folgendes. Sie wollen ja nicht einfach unartig sein, mein Freund. Lieber ein Fall aus einem Trauerspiel. Sie benutzen das Wort Potzhagel, weil Ihnen unser Jahrhundert nicht passt. So stürzen Sie mir zur Tür herein, ein rasender Heros und Potzhagel und Schlangen in den Haaren. Seien Sie vernünftig. Was ist denn da der Zusammenhang? Das Jahrhundert mag einem passen oder nicht, aber ist das ein Grund, sich nicht zu kämmen? Und was haben Sie mir da von der Natur vorgeredet? Sollte ich Ihnen, was nicht sicher ist, erlauben, nächste Woche wiederzukommen, werde ich Sie bitten, mir zu erläutern, wieso guten Morgen minder natürlich ist als Schlag der Donner drein. Wie viele solcher Mahnungen richtete ich an meinen Zögling. Es gilt für ausgemacht, dass meine Einwirkung Erfolg hatte. Ich genoss das Lob der Gesellschaft, den Dank der Herzogin. Ich allein weiß, in welchem Maße ich gescheitert bin. Zunächst glaubte ich selbst mich am Ziel. Goethe hatte eingesehen, dass er den Bauplan der Welt nicht nach seiner Vorstellung einrichten konnte. Es war also folglich die Reihe an ihm, sich einzurichten, aber daran dachte er zu meiner Überraschung nicht eine Sekunde. Er ließ die Welt Welt sein und blieb, der er war. Er hat niemals gelernt, mit dem Schöpfer einverstanden zu sein. Alles, was er je lernte, war zur Schöpfung zu schweigen. Eines Tages musste ich ihm mitteilen, dass man ihn für überheblich halte. »Das werden die Asseln vom Phönix auch gesagt haben«, erwiderte er. Wir waren nämlich die Asseln, er der Wundervogel. Er wünschte uns mit einem Schlag in die goldene Zeit hineinzusingen und er war tief verstimmt, wenn wir uns in der Legierung, aus der wir einmal gegossen waren, ganz leidlich wohlbefanden. So war es freilich nur stimmig, wenn er das Dichten von einem Tag auf den anderen an den Nagel hing, die Maxime aufstellte, es tauge nicht mehr für die gegenwärtige Epoche und sich einer neuesten Weise zuwandte, seinen Kopf durchzusetzen, der Politik. Auf die Poeterei folgte die Ministerei. Waren wir auch seiner Verse nicht wert, hieß das, so hatte er doch Mitleid für uns übrig. Er verschloss sich vor uns, immerhin ohne Hass. Er opferte sich für uns, die er verachtete. Er war immer noch bereit, uns, die wir nicht gerettet sein wollten, zu retten. Jeder sieht inzwischen, dass er dieser anderen Laune längst müde ist. Er verrichtet seine Geschäfte schleppend und mit gequältem Blick. Wie oft trifft man ihn denn noch im Rate? So wie man ihn gegen die Literatur hat wettern hören, als wenn sie für nichts nütze wäre, murrt er nun gegen alle Höfe und Kabinette und peinigt seine Freunde mit dem Anblick der dem Polypen nahen fressenden Aufgusstierchen, der Anhörung von Humboldts Palmentabelle und dem Geruch eines leibhaftigen Elefantenschädels. Die Wissenschaft vereinigt ihn endlich mit der Wahrheit, ohne den beschwerlichen Umweg über unseresgleichen. Er kennt die Menschen und liebt nun die Skelette. Er blieb, sagte ich vorhin, der er war. Ich wiederhole den Satz mit Härte. Goethe blieb nach all meinem Zuspruch der alte, unverschämte Schwärmer und Tagedieb. Als er seine erste Stanze auf mich zustande gebastelt hatte, brachte er sie mir mit den Worten, »Da sehen Sie, Liebe, Die Deutschen können jetzt auch die Stanze. Die Unbefangenheit, mit der er auf seinen Nachruhm anspielt, ist kaum weniger empörend, als sie lächerlich ist. Er verkehrt mit Sokrates wie mit dem Hofrat Wieland. Und schlimmer, er verkehrt mit den Sokratesen des 19. und 20. Jahrhunderts, den Sokratesen, die noch kommen werden, wie mit dem Hofrat Wieland. Während er so mit diesen Heroen, den Gewesenen wie den Künftigen umgeht, lässt er uns allerdings spüren, dass wir keine sind. Soll er zu Hof, wird er im Voraus müde und die ausgezeichnetsten Edelleute sind ihm ein fremdes Völkchen. Wir waren leider eingeschüchtert genug, Rücksicht auf derlei Empfindlichkeiten zu nehmen. Wir haben die Gewohnheit aufkommen lassen, zu dulden, dass er in Gesellschaft abseits hockt und mit Wasserfarben malt, die wir ihm verpflichtet, wie wir uns schon fühlen, eigens hinstellen, damit er nur beschäftigt ist, wenn wir ihn langweilen. Wir anderen dürfen uns ja langweilen. Keiner fragt, warum unterhält er uns nicht? Wer hat ihn aller Mitverantwortung entbunden? Wenn ihm nichts Unterhaltendes einfällt, so wie es uns nicht einfällt, so wäre das ja eine menschliche Schwäche, die wir gern verzeihen wollten. Aber er hat erst nicht nötig, danach zu suchen. Und wir sitzen ohne Wasserfarben und haben Schuld und belästigen die Seele eines Unsterblichen. Sehen Sie, Stein. Das ist es, was ich mit meinem sänftigenden Einfluss erreicht habe. Ich habe die äußerlichen, die gossenhaftesten Unarten mit unendlicher Beharrlichkeit beseitigt. Er stampft nicht mehr mit den Füßen. Aber die ihnen zugrunde liegende Unart, jenes, jedes menschliche und insbesondere jedes weibliche Herz so tief beleidigende Selbstgefühl, habe ich nicht beseitigen können. Nein, Stein, das kann das gemeinte Ende nicht sein. Und 10 Jahre Misserfolg, denke ich, sind genug Zeit, um den Hoffnungsvollsten zu der Einsicht zu zwingen, dass er sich zu viel vorgenommen hat. Ich wollte Goethe nicht für mich. Ich wollte ihn für Weimar. Und für die gesittete Welt. Er war nicht zu haben. Und nun, nicht leichten Herzens, aber mit vollem Bewusstsein sage ich, er möge bleiben, wo immer er sich aufhält. Es ist nicht sehr schade um ihn. Ich räume diese Zeugnisse einer vergeblichen Anstrengung weg. Ich werde kaum Grund haben, sie jemals wieder vorzuholen. Zum Schluss also noch einen Brief. Er ist vom 30. Oktober 77 und erfasst vielleicht den wesentlichen Inhalt dieser Bündel zusammen. Wann endlich, mein lieber Goethe, werden Sie unterscheiden lernen, was auf dieser Erde zählt und was nicht? Unser elendes, höchst vergängliches Dasein wird von wirklichen Ursachen bestimmt, sowie von Krankheit, Geldmangel und dem Urteil unseres Lebenskreises. Und das Beste, was uns zu wünschen erlaubt ist, sind Gesundheit, finanzielle Mittel und Anerkennung bei vielen Menschen von angemessener Stellung. Jene Ziele, die Ihr unverständiger Hochmut Ihnen vor Augen zaubert, sind zu unbescheiden, um etwas anderes zu sein als die unsteten Gebilde des Nebels, die überall hinwandern und keinen Halm bewegen. Wie spurlos bleiben die Aufschwünge des träumenden Wagemuts, wie flüchtig dauern die Leiden und Freuden der Sinne und die sogenannte Liebe. Das gehört nun nicht mehr in den Zusammenhang. Die sogenannte Liebe ist von überhaupt keinem Gewicht. Wir alle gewöhnlichen Leute sehr genau wissen, ist die Liebe, ich lese es nur eben zu Ende, weil ich es einmal angefangen habe, ist die Liebe eine bloße Erfindung der Dichter? Und so wäre es ja überaus einfältig, wollte ich ausgerechnet einem Dichter glauben, Ach, ich haspele, jetzt ist auch der Brief gefallen. Einem Dichter glauben, er fühle so. Da sehen Sie doch, wie die Zeit überm Plaudern wegläuft. Das Gespräch geht so hin und her, ein Wort gibt das andere, und ehe man sich's versieht, ist die Stunde für den Kaffee herangebrochen. Eingestanden, Josias, ich wollte es nicht erwähnen. So wenig wir von den Verstorbenen Nachteiliges reden, sollten wir es von einem Entschwundenen, von dem wir wissen, dass er nicht zurückkehrt und sich niemals wird verteidigen können. Aber da seine Verfehlung einmal heraus ist, ja, Josias, Goethe liebte mich. Er liebte mich über jedes vertretbare Maß. Und ich werde Ihnen darlegen, warum ich diese unerlaubte Neigung jahrelang ertrug. Und ich werde Ihnen die Gründe auseinandersetzen, die mich bewogen haben, Sie in diesem 10. Jahr endgültig zu entmutigen. Was glauben Sie, wie Goethe mir jetzt zugesetzt haben würde, des Kaffees wegen? So schlagen Sie meinen Rat in Absicht des Kaffees aus dem Wind. Aber ich versichere Sie, es ist ein wunderwirkendes Mittel. Diese Diät, liebe Frau, ist Ihrer Gesundheit höchst schädlich. Höchst schädlich? Hören Sie ihn nicht selbst? Ich würde mich über seine heimatliche Mundart nicht lustig machen, wenn er nicht die Stirn besäße, unsere weimarische Sprache für die misstönendste in ganz Deutschland zu erklären. Dabei ist sie meines Dafürhaltens ein ebenso reines Sächsisch wie jedes Leipziger oder Meiningerische auch. Höchst schädlich also. Ich bin wie Leonora oder Iphigenia und darf daher keinen Kaffee trinken. Rike! Der Kaffee, wo bleibt der Kaffee? Schläfst du auf deinen Löffeln? Ja, warum ich ihn nicht abgewiesen habe. Ich habe Goethe nicht abgewiesen, weil er mich erpresst hat, ihn um mich zu dulden. Was hätte mir an der Liebe eines Menschen gefallen sollen, der mir selbst niemals gefiel? Seine Schmeicheleien hatten von Beginn etwas Abstoßendes, dadurch, dass er nicht unterlassen konnte, sie mit der Verhöhnung aller übrigen Menschen zu verbinden, gleichsam als zählte ich nicht zu ihnen. Er erklärt mich zur Ausnahme und ich will dieser Ausnahme nicht sein. Wenn er mich im Saal wisse, versichert er, könne er sogar eine Redoute überstehen, ohne in Ohnmacht zu sinken. Ich weiß doch, dass ich in seinem Auge ebenso verächtlich wäre wie der Rest der Gesellschaft, wenn er sich nicht in den Kopf gesetzt hätte, in mir die Verkörperung des von ihm ersonnenen Zukunftshofwesens zu erblicken. Er liebt mich nicht, sondern einen Plan von sich, dessen unvorhandenen Leib ich vertrete. Die Rechnung kann nicht aufgehen. Ich gehöre zu den gewöhnlichen Menschen. Und wenn er mich lieben will, soll er die gewöhnlichen Menschen eben mitlieben. Das habe ich ihm wohl zu verstehen gegeben. Aber wenn er um etwas nie verlegen war, so um Arglist. Da ich seine Götzin nicht sein mochte, zwang er mich durch Anbetung. Meinen Gründen begegnete er mit Hingabe. Sprach ich, stammelte er, warf ich mich in Waffen, streckte er die seinen. Dieser Mann, vor dem alle zittern, mir zeigte sich in seiner ganzen Schwäche. Der keinen Menschen lieb hat, für mich rast er. Der von allen gebraucht wird, braucht mich. Halte ich ihn nicht, gibt es keinen Halt mehr. So geliebt werden ist seinem Todfeind begegnen. Sie, Stein, reden genau wie die Nachwelt. Ich will sagen, wie Goethe mir immer erklärt hat, dass die Nachwelt unweigerlich reden werde. Goethe ist unersetzlich Für Weimar sagen Sie, für die Menschheit sagt er, meine Pflicht, das folgt, ist, ihn zu laben, ihn zu beruhigen, ihn bei Laune zu halten. Wieso eigentlich meine? Soll ihn doch Weimar bei Laune halten, wenn es seiner benötigt. Soll ihn doch die Nachwelt lieben. Ich bin kein Genius. Ich darf mich getrost opfern. Eben weil ich kein Genius bin, bestreite ich diesen Anspruch. Ein Opfer hat ja wohl nur Reiz für denjenigen, der nachher am Sternenhimmel oder an den Mauern der Gymnasien landet. Ich lebe, und anders als Goethe, nur solange ich lebe. Und niemand, auch mein Gatte nicht, hat das Recht, sich zu verwundern, wenn ich eines Tages sage, es reicht. Habe ich nicht befohlen, mich nicht zu stören. Gib her. Ich werde den Zucker zählen, Rieke. Verlass dich drauf. Der Trampe kommt mir aus dem Haus, aber es wird gar nichts bessern. Das niedere Volk ändert sich einmal nicht. Ich habe die Schwärmerei für diese Gretchen und Klärchen stets für so weltfremd gehalten, wie sie sicherlich unanständig ist. Selbst wer ihnen sehr wohl will, muss zugeben, dass die rechtschaffenste von ihnen nicht über das bisschen Treue oder Ehrgefühl verfügt, um länger als 2 Wochen bei mir auszuhalten. Und bei Gott, ich verlange nicht viel. Die Tasse übrigens hat Goethe bemalt. Man könnte es herausspüren, selbst wenn man es nicht wüsste. Sie ist viel ungeschickter als die jedes Porzellanarbeiters in Ilmenau. Goethe ist ein sehr eigenartiges Talent. Er beherrscht alle Fertigkeiten, wenn man einmal davon absieht, dass er keine beherrscht. Oder anders, er kann gar nichts, das allerdings hervorragend. Selbst seine Weise, sich einer Frau zu nähern, ist so fehlerhaft, dass sie bereits wieder imstande ist, ein Herz zu verwirren. Ich will nichts verharmlosen. Goethe war wenig zu loben, aber er war keineswegs ungefährlich. Das sage ich, die ich wohl von allen Frauen der Welt am gründlichsten gegen die Anschläge des männlichen Geschlechtes geschützt bin. Ich kenne die Männer besser als jeder andere. Denn ich entsinne mich keines Tages in meinem Leben, den ich nicht damit zugebracht hätte, vor ihnen zu zittern. Die Angst machte mich scharfblickend. Der Vater war bereit, mich mit dem Stock ums Leben zu bringen, Sie, Josias, mit dem Wochenbett. Sie haben in den 9 Jahren, bevor Sie sich endgültig von mir ab und Ihren Mastochsen zugewendet haben, 7 Mordversuche an mir begangen. Sie haben jeder Seuche in Ihrem Marstall mehr Aufmerksamkeit gewidmet als aller Krankheit und allem Leiden in Ihrem eigenen Haus. Sie hatten mehr Zartgefühl für Ihre Stutereien als für meine Wochenstube. Sie sind ein Mann, Josias. Der Mann ist der Mensch, der tötet. Man schilt uns Frauen gefallsüchtig, weil wir zu fürchten vorgeben, was wir im Grunde doch wollten, die Liebe des Mannes. Aber wenn wir schon Schelte verdienen, sollte man uns dafür tadeln, dass wir zu wollen vorgeben, was wir fürchten. Was wären wir denn vor uns selbst und vor der Welt, wenn wir nicht jenes widerliche Ziel erreichten, das nicht wir uns gesetzt haben? Der Krebs frisst sein Weibchen nach der Paarung. Ihre Vermählung ist eine Vermahlzeitung. Und vermutlich ziemt es sich für eine Krebsin zu sagen, dies sei der rosenrote Inhalt ihres Träumens. Ich werfe Ihnen nichts vor, Josias. Sie haben mir geholfen, die Dinge zu betrachten, wie sie sind. Und da ich im Reiche der Gefühle klarer sehe als mein Geschlecht sonst, wird es so leicht keinem zugereisten Schöngeist noch gelingen, mir einen Schreck einzujagen. Die Schwierigkeit bei Goethe, ich deutete es an, lag darin, dass er der unbeholfenste Schöngeist war, den ich je getroffen habe. Ein Kavalier von einigem Geschick, sich auszudrücken, wird früher oder später zu mir sagen, »Ah, Charlotte, nicht Sie, Ihr Herz sollte Ihren Namen tragen, es ist wahrhaftig von Stein.« Hierauf pflege ich zu entgegnen, »Gewiss, mein Herr, es ist ein Probstein. Ihre Aufrichtigkeit, das ist natürlich jedes Mal eine artige kleine Parade. Glauben Sie nun, Goethe, der sich doch einen Dichter nennen lässt, wäre wohl je darauf gekommen? Jetzt, wo ich Sie frage, wissen Sie es. Nein, aber geben Sie zu, Sie hätten es nicht für möglich gehalten. Ich habe, wie jedermann, das unschuldige Bedürfnis, meine wenigen Mittel auch zur Geltung zu bringen. Ich plänkle gern ein wenig. Ich greife an, ich wehre mich. Ich bin eine austauschende Seele. Mit Goethe aber kann man sich nicht unterhalten. Nichts gegen die tiefen Blicke, das zärtliche Gestammel. Sie sind gut für eine abgemessene Zeit des Vertraulichwerdens. Aber irgendwann muss ja auch eine ernsthafte Erörterung folgen. Wenn der Kinderton ist, man spricht über Dinge des Herzens, und der Erwachsene-Ton, man spricht über Dinge in der Stadt, so sind wir in den 10 Jahren übers Backfischgeplapper nicht hinausgelangt. Es gibt kaum Abgeschmackteres. Man lispelt von Liebe, weil man nichts Besseres zu sagen findet. Ich weiß einen Ausspruch von ihm, der Hand und Fuß hatte. Er sagte einmal, »Finden Sie nicht den Strickbeutel der Göchhausen zu grün, meine Liebe?« Die Bemerkung ist mir unvergesslich geblieben. Der einzige vernünftige Ausspruch von Goethe in 10 Jahren. Die ganze Last der Konversation lag also auf mir. Ich schenkte ihm einen Gesprächsgegenstand, und er wusste nichts Besseres damit, als ihn zu erledigen. Ich spüre, dass ich nicht recht deutlich bin. Es ist nicht mein Fehler. Die Undeutlichkeit liegt im Wesen der Person, über die ich spreche. Ich muss mir helfen und einige dieser Unterhaltungen wiederholen, so wie sie stattgefunden haben. Er überreicht mir ein Petschaft mit der eingeritzten Inschrift »Alles um Liebe«. Ich sage also, Ihr Petschaft trägt einen sehr albernen Spruch und ich werde es natürlich niemals zur Hand nehmen. Wie? Sie weinen? Selbst ein Kind darf weinen, wenn es für seinen guten Willen gescholten wird. Sie sind ein böses Kind, Goethe. Ich befehle Ihnen, Ihre Launen abzulegen. Was ist mit Ihnen, meine teuerste Freundin? Sie sind unglücklich. Ich unglücklich? Wie kommen Sie darauf? Aber ich gebe Ihnen 2 Gelegenheiten, mich zu lieben, mein Geschenk und meine Tränen, und Sie lassen beide ungenutzt vorbeigehen. Oder weil er den Versuch nicht aufgibt, mit mir auf den Du-Fuß zu kommen. Wenn Sie mich mit Du anreden, ist es mir kaum weniger zuwider, als wenn Sie mich berührten. Sie sind kalt, meine Freundin. Was hält Sie denn bei mir, bester Herr? Goethe sagt, oh, ich schätze Kälte bei Frauenzimmern. Sie ist ein Ersatz für eine selbstständige Denkart. Wie soll man so ein Gespräch fortsetzen? Dieser Mensch hat keinen Charakter, keine Gewohnheit, die man bekritteln, keinen Grundsatz, den man kränken könnte. Während man nach einer unfesten Stelle ausspäht, entdeckt man noch nicht mal eine feste, und man fühlt selbst den Boden unter den Füßen schwanken. Man bedenkt den nächsten Schritt, macht Fehler, Gewährt, wo man hätte verweigern sollen, stößt ab, wo man vorhatte anzuziehen. Plötzlich ist man an dem Punkt, sich anstatt mit des Herrn Schwächen mit seinen eigenen Schwächen zu beschäftigen. Ein Mann ist ein Satz, die Frau ist die Gesamtheit aller möglichen Verneinungen dieses Satzes. Goethe ist die Gesamtheit aller möglichen Sätze, die Verneinungen nicht ausgeschlossen. Stellen Sie sich folgende Szene vor Augen. Ich mache ihm Vorhaltungen. Er gerät in unbeschreibliche Erregung, knirscht mit den Zähnen, wälzt sich am Boden. Ja, er zerrauft sich die Frisur. Sie wissen, dass ich ihn immerhin vermocht habe, das Haar geordnet zu halten. Und mitten in all dem zieht er die Uhr aus der Weste, lässt sie repetieren und sagt, Sie werden entschuldigen, liebe Frau, verschieben wir auf ein andermal. Ich habe morgen ein Kapitel vom Meister zu beenden und bedarf einiger Stärkung durch hinlänglichen Schlummer. Natürlich hindere ich ihn am Gehen. Er muss bleiben, will fort. Nach einer halben Stunde, einer Stunde endlich, setzt er seinen Kopf durch. Ich erröte, wenn ich jetzt zugeben muss, erst nach Jahren begriffen zu haben, dass er diese Stunde Verzögerung bei dem Zeitpunkt, den er für seinen Aufbruch wählt, mit einrechnet. Mag sein, Goethe hat 10 volle Jahre Tag und Nacht an mir gelitten, aber ich wette meine Seele, dass er keine 10 Minuten Schlaf an mir verloren hat. Finde sich eine Frau hiermit ab. Welchen Menschen erwartet morgens die Arbeit nicht? Welcher Mensch wagt, wo Tränen der Verzweiflung fließen müssen, sich auf sein Ruhebedürfnis zu berufen? Wenn er verzweifelt ist, kann es ja nicht viel verschlimmern, dass er zusätzlich müde ist. Nun, Goethe ist dieser Mensch. Eine Schwäche, die alle am sorgsamsten verbergen, zeigt er am liebsten Furcht. Ich fürchte mich vor der großen Welt, vor ihren Augen, vor ihrem Pudel. Wie bringt er dies Geständnis vor? Mit der selbstzufriedenen Miene, mit der andere gestehen, eine Schlacht geschlagen zu haben. Ich schimpfe drauf los. Sie fürchten sich keineswegs, mich aufzufordern, obgleich sie beim Kontertanz eine höchst ungeschickte Figur machen. Meine Furcht, ohne sie zu sein, war stärker. Ich sage, was mir einfällt. Apropos, Sie reiten auch nur eben leidlich. Schlechter als leidlich. Und ich habe ernstlich im Sinn, es aufzugeben. Es aufgeben. Das Reiten. Wieder dieses Ausweichen ins unverfolgbarste Paradox. Gibt es auf der Welt einen einzigen Mann, der nicht an der Torheit krankt, zu glauben, er sei der anmutigste und sicherste Reiter? Ich darf zu Ihnen, der Sie im Herzogtum anerkanntermaßen am besten zu Pferd sitzen, so sprechen. Ein Mann, der nicht reitet, ist wie eine Frau, die nicht stickt. Goethe nebenbei. Er stickt nicht übel, keineswegs übel. Mir ist noch übrig zu sagen, lügen Sie nicht, ich kenne Sie. Woher? Ich kenne die Männer. Alle, meine Liebste. Alle. Aber dafür reicht kein Leben. Ich kenne meinen Vater, ich kenne Stein, ich kenne den Herzog. Glauben Sie, ein anderer Mann könne so völlig entgegengesetzte Eigenschaften haben? Sie haben recht. Nein. Ah, Sie geben mir recht. Aber ich bin kein Mann, Lotte. Ich bin Goethe. Dies war verhängnisvoll wahr. Es fiel mir wie eine Binde von den Augen. Goethe war kein Mann, weil er es nicht für erforderlich hielt, einer zu sein. Und ich, durch Vernunft und Erfahrung gegen die Liebe zu jeglichem Manne gefeit, liebte nun, liebte. Ja, es war Liebe. Josias. Reinste, edelste, hingebendste Liebe. Aber derjenige von uns beiden, der geliebt hat, war ausschließlichermaßen ich. Goethe, so glauben viele, sei nach Weimar gekommen und habe sich binnen weniger Tage willenlos in mich verliebt. Der wirkliche Hergang war anders. Goethe kam nach Weimar mit dem festen Vorsatz, ein Verhältnis mit mir zustande zu bringen. Vergessen wir nicht, dieser aufstrebende junge Advokat und berüchtigte Poet gelangte zum ersten Mal in bessere Kreise. Er hatte sich eine Dame von Hof zu lieben vorgenommen und Herr Dr. Zimmermann hatte ihn auf mich neugierig gemacht. Es ist nur natürlich, dass er nach kurzer Umschau gefunden hatte, dass ich seinem Plan hinreichend entsprach. Aber hätte er nicht wenigstens vorher einen Blick auf mich werfen können? Auf die Gefahr, in der Eitelkeit überführt zu werden. Ich hatte das Bedürfnis, mit meiner Person, unwichtig wie sie einmal ist, an dem Geschehen beteiligt zu sein. Aber das bewerkstelligte sich nicht leicht. Ich sah schnell, dass ich die Falsche war und dass das nicht an mir lag. Jede wäre die Falsche gewesen. Goethe ist Junggeselle. Ein Junggeselle aber, wenn ich je eine Erfahrung gemacht habe, dann diese, ist ein Mann, der nicht lieben kann. Im Gemüt eines Unverheirateten über 30 werden Sie unfehlbar eine morsche Stelle wahrnehmen, die im Wachstum begriffen ist. Die Ehe, Josias, mag sein, unter dem Gesichtspunkt der Liebe betrachtet, ist sie eine Täuschung, aber es zeugt von keinem aufrechten Herzen, in dieser Hauptangelegenheit des Lebens voraussichtig gehandelt zu haben. Die Junggesellen wollen uns weismachen. Sie mieden die Anstrengungen der Ehe, weil sie für die Liebe geboren seien. Was sie in Wahrheit meinen, sind die Anstrengungen der Liebe. Welche Opfer habe ich nicht um meine Liebe willen gebracht? Ich musste für Goethe Zeit haben, ungeachtet meines reichlich gefüllten Tagesplanes. Ich musste mich zur frühesten Stunde in meinem Staat und Putz herzeigen, ungeachtet meiner häuslichen Verrichtungen. Ich musste die Vertraulichkeit unseres Umgangs ermöglichen, ungeachtet der Forderungen des äußeren Rufs, von denen zu schweigen, welche die innere Stimme der Sittlichkeit erhebt. Von Goethe wurde kein Gegenopfer verlangt. Er hatte Muße, Oden zu machen und sich zu frisieren, wann immer ihm danach zumut war. Und was seinen Ruf betraf, konnte der durch Unvorsicht nur gehoben werden. So nämlich steht es um das amoröse Wesen des Junggesellen. Sie freuen sich festlicher Stunden, danach eilen sie in ihre Kammer und erholen sich. Und wenn ich mich zu irgendeinem Zeitpunkt der törichten Einbildung hätte hingeben mögen, Goethe könne mich lieben, so hätte er allerdings gesorgt, dass diese Einbildung mir rasch vergangen wäre. Das Erste, was er mir mitteilte, war seine unumstößliche Absicht, Junggeselle zu bleiben. Er schrieb eigens ein Theaterstück, worin stand, er werde mich auf der Stelle heiraten, falls ich nur erstens 20 Jahre jünger und zweitens seine Schwester wäre. In der Tat, das war recht artig zu lesen. Aber nun fragen Sie mich, Stein, wie es möglich war, dass ich zu diesem Mann oder Menschen oder was immer, dessen Gleichgültigkeit ich im Augenblick durchschaut hatte, mich mit solch unwiderstehlicher Macht hingezogen fand. Nun, mein Guter, es war eben um dieser Gleichgültigkeit willen. Wissen Sie nicht, dass wir Frauenspersonen lieben müssen, wo wir nicht siegen können? Goethes Gewalt über mich beruhte in der Grenzenlosigkeit seiner Eigenliebe. und das Geheimnis seiner Eigenliebe wieder war, sie war um die Liebe zu keinem anderen Menschen vermindert. Sonst, wenn wir ehrlich sein wollen, hatte er nicht eben viel zu seinen Gunsten vorzuweisen. Er liebte sich ohne besonderen Grund, und das Missverhältnis zwischen der Höhe seines Selbstgefühls und dem Mangel an wirklichen Erfolgen ist die Formel, die ihn erklärt. Bei den Frauen war er stets glücklos. Und wie dürftige Eroberungen er gemacht hat, erkennt man daran, dass er nie verabsäumt, auf sie hinzuweisen. Ich erinnere mich an einen Brief aus der Schweiz, worin er alle besucht und mir versichert, wie innig sie an ihm als einem Unvergesslichen hängen. Die Liste ist reichlich albern. Ein bis heute unverdorbenes Schäfermädchen namens Friederike, eine hüpfende Muntere namens Lilly und, wenn ich ihm glauben wollte, die Branconi, die Kokotte. Ich habe mit seinen Verflossenen eines gemeinsam, dass ich dem Geschick danke, welches nun noch mich von ihm befreit hat. Sagen Sie, ist heute nicht Posttag? Es soll nicht zur Sache, es fiel mir nur eben ein. Seine politischen Ziele, Gottlob, widerlegten sich selber. Mir ist recht deutlich, dass er sich mit dem Herzog zusammen vorgenommen hatte, uns Adelige mit der Ehrenlast des Steuerzahlens zu beglücken. Aber unser Fürst hat rechtzeitig erfasst, dass seine bestgefüllte Kasse sehr wenig sicher stände, wenn er ausgerechnet diejenigen treuen Seelen in den Schuldturm beförderte, die bereit sind, sie gegen den Neid des Pöbels zu verteidigen. Was Goethen aber die größte Enttäuschung beschert hat, war sein närrischer Ehrgeiz im Betreff auf die menschliche Rasse überhaupt. Wie eifrig war er nicht, sie zur Humanität zu bekehren. Nur war die Menschheit nicht ebenso eifrig, ihm zu folgen. Humanität, was ist das Rechtes? Brauchte das Ding einen lateinischen Namen, wenn es sich fühlen ließe? Und ich sagte zu Goethe, Geduld, mein junger Freund, der Fortschritt kommt bestimmt und ich bin überaus froh, dort zu leben, wo er nicht kommt. So viele Zwecke Goethe also hatte, so viele Gründe hatte er, mit sich unzufrieden zu sein. Um nun seine Eigenliebe nicht in Gefahr zu bringen, hatte er sich für diese Unzufriedenheit eine Ursache zurechtgemacht, das Wetter. Unter seinen Schimpfworten ist das Wort Wetter das wütendste. Er ist fähig, vom Henker mit Verständnis zu reden, nicht vom Wetter. Er spricht vom Entsetzlichen oder vom Unerträglichen oder vom thüringischen Wetter, aber es bedarf dieser verdammenden Schmucknamen nicht, das Wort Wetter allein, sagt schon alles. Es wird nur von einem einzigen, noch tödlicheren Fluch übertroffen, dem Wort Jahreszeit. Dieser Unchrist, der an keinen Teufel glauben will, glaubt statt an denselben ans Wetter. Und es gibt gar keinen Unterschied. Vom Wetter nämlich hat er beschlossen, dass es an allem schuld sein muss. Im November ist es das neblige Wetter, im Dezember das stürmische, im Januar das strenge, im Februar das feuchte, im März das unvollkommene, im April das launische. Und so geht es immer fort. Sie müssen heute Nachsicht mit mir üben, Lotte. In diesen Monaten macht mich das Wetter zu manchem Guten untüchtig. Es handelt sich um den Juli oder den August. Ich sehe die herrlichste Sonne scheinen, aber ich habe Nachsicht zu üben. Ich bin eine kranke Frau. Goethe ist ein kräftiger Mann, dem Zeit seines Lebens nie etwas gefehlt hat. Ich würde mir, geplagt wie ich bin, nicht gestatten, mich auf einen kleinen Regenschauer oder den Föhnwind herauszureden. Es zeugt von unglaublich wenig Haltung. Es ist ein mehr als unstatthaftes sich gehen lassen. Es ist der Ausdruck eines nicht zur inneren Stimmigkeit gediehenen Gemütes. Oder, wie unsere liebe Göchhausen einmal mit so treffender Spitze fallen ließ, er glaubt, seine Stimmung richte sich nach dem Wetter. Die Wahrheit ist natürlich, dass sich das Wetter nach seiner Stimmung richtet. Ja, Stein, so war das Scheusal beschaffen, das ich aus dem Seelengrund liebte. Er war leer im Herzen, zerstört im Sinn und zerstörerisch in allem seinen Trachten. Ich wollte ihn mir erhalten. Ich wollte, dass er mein sei, solange ich das wünschte, und dass ich es sei, der, wenn es genug war, ihm den Abschied gab. Wie ging es zu, dass ich diese wunderbare Leistung vollbrachte? Nun, ich weiß die Erklärung. Mich rettete der Abscheu vor seinem Geschlecht. Die Angst, die ich vor ihm hatte, machte mich zum Sieger über ihn. Hätte ich Goethe vertraut, er hätte mich gefressen und ausgespien. Ich wies ihn zurück und sah, wie in diesem Mann, der nicht lieben konnte, eine Art Eifer entstand, sich meiner zu bemächtigen. Halten Sie eine Sekunde inne, mir scheint, ich höre die Post. So, das ist Einbildung? Ja, ich hatte seither reichlich Gelegenheit, die Ordnung der Griffe auszuarbeiten, mittels deren der Mann sich an die Kette legen lässt. Die Frau muss sich zu seiner Aufgabe machen. Eine Aufgabe kann er nicht widerstehen. Seine männliche Natur befiehlt ihm, dieselbe um den Preis seiner Selbstachtung zu lösen. Bleibt die Frau standhaft, wird der Mann leiden, keineswegs ein Liebesqual, umso mehr aber an seiner Unzulänglichkeit. Er liebt nicht das Weib, welches sich ihm widersetzt, sondern das Leid, welches sie ihm zufügt. Und die Liebe zu leiden ist die einzige Art Liebe, die von Dauer ist. Gleich am Anfang hat mir Goethe eins von seinen Gedichten geschickt. Es ist übrigens inzwischen gedruckt. Gar nicht ohne Beifall. Der du von dem Himmel bist, alle Freud und Schmerzen still ist, den, der doppelt elend ist, doppelt mit Erquickung fühlest. Ach, ich bin des Treibens müde, was soll all die Qual und Lust? Süßer Friede, komm, ach komm in meine Brust. Das habe ich nicht nur einmal gelesen. Sie bemerken ja, ich habe den Wortlaut behalten. Das spürte ich, das war echt. Das endlich kam aus dem Kern. Dieser Götterliebling, der alles zu haben schien, was ein Mensch besitzen kann, brauchte doch eines Herzensfrieden. Und mein Entschluss stand auf der Stelle fest, den darf er mir niemals bekommen. Ich bin nicht eitler, als eine Frau soll, aber auf diese Erkenntnis habe ich heute noch Grund, stolz zu sein. Goethe war gewohnt, dass die Weiber ihm nachliefen. Das meint? Er kannte ausschließlich Frauenspersonen, denen er seine Leidenschaft antrug und aus deren armseligen Nein er getrost folgern durfte, dass er nur eine gehörige Weile zuzuwarten brauchte, bis ihm früher oder später ihr armseliges Ja in den Schoß fallen musste. Nun, ich sagte erst Ja und dann Nein. Das war ihm allerdings neu. Ich schrieb ihm einen Brief, worin ich ihm versicherte, dass mir die Welt, von der ich mich so losgemacht, wieder lieb durch ihn geworden, dass ich vor einem halben Jahr noch bereit gewesen zu sterben und ich sei's nicht mehr. Nachdem ich ihm Zeit gelassen hatte, das zu verdauen, reiste ich mit seinem Zunftgenossen Lenz, den er dessen Begabung wegen sehr fürchtete, nach Kochberg ab. Verstehen Sie? Was bedeutet, sich zur Aufgabe machen? Da, das Posthorn. Ich habe es vorhin sehr wohl richtig gehört. Das Ohr einer Frau übertrifft das des Mannes an Feinheit, wie übrigens auch alle sonstigen Sinne. Keine 5 Minuten und die Kutsche hält am Schlossberg. Worüber sprachen wir noch? Richtig, über die Liebe. Wir müssen dem Mann also vortäuschen. Der erste Eindruck von ihm habe uns überwältigt. Lässt unsere Begeisterung danach, so setzt er alles daran, jene ursprüngliche Wirkung aufs Neue hervorzurufen. Ich verachte Sie, das stört keinen Mann, aber, mein Herr, ich habe Sie doch wohl überschätzt. Daran behält er Zeit, Lebens zu knacken. Unsere Enttäuschung am Mann, das versteht sich ja von selbst, erstreckt sich nicht auf die Gaben, deren er ermangelt, sondern auf die, die er hat. insonders Goethe, war an keinem seiner Fehler, er war allein an seinen Vorzügen festzunageln. Er hatte gelernt, seine Schwächen mit Eigenliebe zu panzern, aber seine Tugenden waren vollständig ungewappnet. Es genügte, seine Vertrauenswürdigkeit in irgendeinem Punkt in Frage zu stellen, um ihn in Qualen und somit in Flammen zu setzen. Schrieb er 10 Briefe, beschuldigte ich ihn, er vernachlässige mich. Ließ ich ihn warten, schalt ich ihn unpünktlich. Sandte er mir seine ersten Aurikeln oder Pfirsiche oder Spargel, verschenkte ich sie an die nächstbesten Leute und bestritt zugleich, dass er überhaupt jemals an mich denke. Ich habe mich oft selbst gewundert, was er sich alles gefallen ließ. Aber Männer neigen dazu, die Schuld an ihren Missgeschicken in der Liebe eher bei sich als der Geliebten zu suchen, wohl weil ihre Eitelkeit sich mehr darauf richtet, eine fehlerlose Geliebte zu besitzen, als selbst fehlerlos zu sein. Goethes Verranntheit in der Hinsicht war allerdings unübertrefflich. Ich konnte ihm vorwerfen, was mir beliebte. Bevor er sich eingestanden hatte, dass er einen albernen Teufel verehrte, war er bereit, sich einzureden, er sei ein ausgemachter Narr. Er glaubte, er habe mir Anlass zu falschem Verdacht gegeben und er trat, wie toll ich es nur trieb, mit unerschütterlicher Ausdauer den Gegenbeweis an. Für seine besten Beweise hielt er seine Kunstwerke. Mit ihnen kam er mir immer wieder. Und seine ständige Verzweiflung rührte daher, dass ich sie nicht gelesen habe. Diese einfache Unterlassung war unter meinen Zügen sicherlich nicht der schlechteste. Nun sagen Sie doch nicht, Sie hätten ihn ja auch nicht gelesen. Gewiss haben Sie das nicht, Stein, aber das ist etwas anderes. Schließlich hatten Sie nicht den mindesten Grund dazu. Übrigens kostete es selbst mich keine sonderliche Mühe. Soweit ich beim Anblättern feststellte, sind das alles kalte Sachen, sehr langweilig, sehr klügelt und sehr gegen das Schamgefühl. Aber worauf es ankam, war nicht, dass ich sie nicht las, sondern dass ich es zugab. Ich sagte, was sollen mir Ihre künstlichen Reime, mein Freund? Ich habe mit Goethe zu schaffen, nicht mit dem berühmten Dichter. Aber Goethe ist ein Dichter. Und ich entgegne, leider, mein Freund, wie sehr wünschte ich, Sie wären einfach der Hofgärtner Meier. Begreifen Sie, Stein, mit dem schlichten Satz waren dem Simson die Haare abgeschnitten. Ich will aber bei dem Beispiel bleiben und Ihnen vor Augen führen, wie es mir ergangen wäre, hätte ich mich auf seine Dichterei eingelassen. Ich gewähre ihm einen Kuss. Der Kuss bringt ihn in Begeisterung. Die Begeisterung münzt er um in ein Gedicht. Für dies Gedicht, letztendlich also für meinen Kuss, nimmt er Geld. Damit dürfte der Handel ja wohl abgeschlossen sein. Soll ich ihn zusätzlich noch mit Küssen bezahlen, für meine eigenen Küsse? Ob Sie es glauben oder nicht, eben das verlangt er. Meine Gleichgültigkeit kränkt ihn. Er verfasse, sagt er, den Tasso und die taurische Iphigenia, um mich so recht ersichtlich zu lieben. Natürlich liebt er mich, um den Tasso und die Iphigenia verfassen zu können. Ich bin ein Gerät, das auf seinen Schreibtisch gehört. Das Ärgerlichste ist, dass er, wenn er an diesen dramatischen Gedichten sitzt, dabei fühlt, wie er zu fühlen das Recht nur hätte, wenn ich ihm erlaubte, bei mir zu sitzen. Er versetzt sich in eine Einbildung, als liebten wir einander. Er sorgt für den Gang unserer Liebe, ohne mich zu fragen. Er liebt für zwei, für mich gleich mit. Wie anders soll ich mich das erwehren, als indem ich seine Arbeit störe, wo ich vermag, und ihn in die harte Wirklichkeit zurückrufe? Wehe der Unglücklichen, die unternimmt, einen Dichter zu lieben. Ich kann in der Tat bis auf den heutigen Tag nicht sagen, wer es eigentlich war, der wen gepeinigt hat. Goethe natürlich, er nannte mich grausam. Aber nun stimmt alle Welt in den Verdacht ein und schilt mich grausam. Und Sie, Josias, führen eine Aussprache mit mir und bedeuten mir, ich hätte Goethe mit meiner Grausamkeit vertrieben. Ich sage Ihnen bündig, wenn es einen Grund seiner Anwesenheit gab über endlose 10 Jahre hinweg, so war es meine Grausamkeit. Fragen Sie mich nicht, warum Goethe fortging. Fragen Sie, warum blieb er so unglaublich lange hier? Und dann gebe ich Ihnen zur Antwort, weil ich ihn liebte und auf die Weise, die ihn bekam. Die Post! Lassen Sie mich zum Fenster treten. Ich wüsste zwar niemanden, der im Augenblick an uns zu schreiben hätte. Der Kutscher müsste gleich zu sehen sein. Wie? Man fährt bereits zum Posthause weiter? Ich hatte also wieder richtig gefolgert. Ich sagte, wir erwarten keinen Brief und schon bekommen wir keinen. Ich will frei heraussprechen, Josias. Gesetzt, Goethe hätte die Aufdringlichkeit besessen und mich mit einem Schreiben belästigt, worin er mich um Verzeihung anbettelt. Ich hätte ihm nicht verziehen. Wie immer Ihr Urteil und das Weimars über mich ausgefallen wäre, 10 Jahre sind um und 10 Jahre sind genug. Ich habe diese ewige Arbeit satt. Diese Quälerei einer einseitigen Neigung, wo alle Plage der Liebenden zufällt und aller Genuss dem Geliebten. Das kann mir keiner verübeln. Das ist unzumutbar und längst vergessen. Da kommt Seidel. Ach so. Er hat die Sendung vom Diener in Empfang nehmen lassen. Da Seidel den Brief hat, konnte ihn der Postkutscher nicht bringen. Nein, Geliebter. Ich wusste es. Du kannst nicht meine Arme, meinen Busen, nicht fliehen. Nicht fliehen. Wo blieben wir stehen? Sprach ich nicht von meinen Armen oder dem Busen etwa? Nun wohl, anstatt auf mich einzureden, täten Sie besser, Sie übten Geduld und hörten mir 3 oder 4 Sätze lang zu. Ich bin gewillt, mich vollständig zu erklären. Goethe liebte mich, das erwähnte ich bereits. Ich erwähnte auch, dass ich Goethe liebte. Jedes Schulkind kann sich ja zusammenzählen, dass wir einander liebten. Es ist nicht nur ein Brief, es ist sogar eine Kiste aus Rom in Italien. Was will er denn dort? Ich sollte das am ehesten wissen, meinen Sie? Ich weiß es auch am ehesten. Er hadert wieder einmal mit seinem Schicksal. Wie alle mit sich unzufriedenen Menschen hat unser gemeinsamer Freund ein zwangsartiges Bedürfnis zu verreisen, je weiter, je lieber. Es ist natürlich sinnlos. Er würde noch auf dem Morgenstern die Teegesellschaften, die Rezensenten und das Wetter verdammen. Er allein ist seine Krankheit und der einzige Mensch, der sie heilen könnte, bin ich. Sehen Sie, hier ist schon der Brief. Lassen Sie weitersehen. Ein Kunstwerk von Gips eines, ein Herakles. Warum ich den Brief nicht öffne? Ich habe nicht nötig, den Brief zu öffnen. Übrigens ist es etwas wie eine Gewohnheit. Ich pflegte die Briefe, die er mir schrieb, oft ungeöffnet liegen zu lassen. So, dass er sie, wenn er Besuch machte, erblicken musste. Sie können sich vorstellen, welchen Schaden die Vorstellung von seiner Vortrefflichkeit hierbei erfuhr. Wie, Sie haben meinen Brief nicht gelesen? Ich fand noch nicht die Zeit, mein Teuerster. nicht die Zeit. Für ein Blatt von mir hat es denn solche Eile? Ich sprang nachts aus dem Bette, um ihn zu schreiben, gab meinen höchst nötigen Morgenschlaf daran, um ihn abzusenden, und Sie bringen es übers Herz, ihn einen vollen Tag lang ungelesen zu lassen. Einen Tag? Doch fast schon. Es sind 3 Tage, mein Teuerster. Dieser Brief ist von vorgestern. Der heutige, wenn einer da ist, wie Sie sagen, wird sicher im Vorzimmer sich finden lassen. Oh ja, es ist ein wundervolles und einmaliges Glück, von einem Dichter geliebt zu sein. Ein Dichter, Josias, ist ein Mensch von höherem Rang als mancher unter den Edelleuten. Ihnen fehlt für solche Wertordnung der Empfindsamkeit das Verständnis. Sie würden das Genie auf eine Waage stellen wollen wie einen Zuchteber, und Sie kämen zu einem recht falschen Ergebnis. Denn Goethe wurde umso magerer, je heftiger er liebte. Ein Wort zu dem Punkt noch, dann sind Sie wieder an der Reihe. Um die Seele eines Dichters, aber Sie kapieren mich nicht, kreist das All. Die Wirklichkeit ordnet ihn nicht ein, er ordnet die Wirklichkeit um sich. Der Dichter ist immer die Mitte. Die Mitte der Welt in Flammen gesetzt zu haben, Josias, das erwärmt. Wir liebten uns anders und mehr als Menschen sonst. Und unser Entzücken war dem der Sterblichen nicht zu vergleichen. Wir gingen Arm in Arm an der Ilm hin. Und die alten Kopfweiden nickten so recht traulich. Und das Wehr rauschte von Ferne. Der Mond aber füllte das liebe Tal, oder wie ich besser sage, Busch und Tal mit dem Glanze des Nebels. Und Goethe hielt seine feste Hand auf der meinen und sprach leise und sehr gut und wusste mir alles, was ich sah, in Worte zu setzen und zu deuten und derart, dass es immer auf das Gefühl Bezug hatte, das uns beiden zugleich den Busen durchdrang. Ach, und ich schmolz unter seinen Worten und Küssen. Ich ahnte, dass ich für ewig seine Magd sein durfte und ihm doch, denn er hatte mich durch seine Liebe an seine Seite emporgehoben und ihm doch gleich. Die Umarmung, der solche Stunden vorhergehen. Es wird sie, wie ich voraussehe, überraschend zu erfahren, dass unsere Wonnen vor denen des Fleisches und der Nerven keineswegs Halt machten. Ich bin indes entschlossen, ihnen nichts zu verbergen. Ich will fahre damit ihren ausdrücklichen Bitten. Es war die Nacht zum 10. Oktober 80. Goethe war mit dem Herzog auf dem Heimweg von einer Amtsreise durch die Landesteile in Kochberg eingekehrt. Er litt unterm Nebel und unterm Vollmond, war auch vom Wind zu Pferd recht gepeinigt und wollte raschestens zu Bett. So nahm ich Rücksicht und begleitete ihn durch den Park bis vor seine Kammer. Ich wusste ja, er würde sich nicht rauben lassen, mich wieder zum Schloss zurückzuführen. Er tat's und musste sich auf ein Glas der Gesellschaft beimischen. Sie, Stein, weilten zu Hildburghausen und hatten sich des dortigen hohen Sterbefalles anzunehmen. Sie waren froh, mich bei leidlicher Unterhaltung zurückzulassen. Übrigens rechneten sie fest mit meiner Abneigung gegen die mechanische Vereinigung mit einem Geschlecht, von dem sie erfahren hatten, wie unerträglich mir seine Gebärden und Ausdünstungen sind. Dies sind Gegenstände, die gesprächsweise zu berühren sich unter Eheleuten wohl am wenigsten schickt. Aber letzten Endes, wir leben in einem aufgeklärten Jahrhundert. Ich bin sehr wohl fähig zu jenem körperlichen Erleiden, welches die Frauen in ihren Augen so sehr ziert, weil es ihnen das Gefühl der Kraft einflößt. Ich weiß, dass ich Sie in Staunen setze, mein Gemahl, aber nichts ist müheloser für mich zu erreichen als das. Es fällt mir oft schwer, es zu unterdrücken, wenn ich reite oder mir im Schlaf das Hemd zwischen die Schenkel gerät. Es fiel mir äußerst leicht, es zu unterdrücken, während Sie unsere 7 Kinder mittels meiner in die Welt oder auch geradenwegs in den Himmel pflanzten. Unsinnig genug versuchten Sie, mich jene Erregung auf Ihre plumpe Weise zu lehren. Was ich in der Tat gelernt habe, war, dass, was die Männer den Liebesakt nennen, eine Sache ist, die man womöglich vermeiden, wo nicht, so schnell wie möglich hinter sich bringen muss. Meine Gleichgültigkeit führte bei Ihnen bald zum Überdruss. Bedarf es anderer Beweise, dass es dem Mann ausschließlich um die Ausdehnung seiner Vormacht auch auf die nächtlichen Stunden des Tages zu tun ist? Warum ist er auf der Stelle entmutigt, wenn ich ihm meinen Beifall versage? Was, wenn er diese abstoßende Verrichtung so liebt, kümmert ihn, ob ich stöhne oder nicht? In seinem Ohr ist mein Stöhnen genau dasselbe Geräusch, wie wenn ich ihn alle Morgen um das Haushaltsgeld bitte. Sie haben mein Unvermögen, an das Sie um Ihres Selbstgefühls willen glauben mussten, immer auf meinen Mangel an Leibesfülle geschoben. War je ein Wüstling ahnungsloser? Diese kreischenden, fetten Weiber, welche Sie für sinnlich halten, wissen Sie nicht, dass die niemals etwas empfinden? Nein, Sie wissen es nicht. Ich sage Ihnen also jetzt, dass meine Gliedmaßen für die Beglückung der Leidenschaft geschaffen sind, und wenn Sie das Gegenteil annahmen, schlossen Sie von sich auf Goethe. Ums Haar wäre selbst ich in den nämlichen Fehler verfallen. Auch ich wähnte Goethe aus dem gleichen Stoffe wie Sie. Und solange ich in dem Irrtum war, behielten Sie ja recht. Ich war die Wonne, die mich erwartete, nicht zu empfangen fähig. 4 tränenreiche Jahre kämpfte Goethe gegen den Unterricht, den ich bei Ihnen genossen hatte. 4 Jahre sträubte ich mich gegen die Erkenntnis, dass es unmöglich ist, ein Genie nicht zu lieben. Sie sind uns in den grünen Salon gefolgt, Josias. Verharren Sie nun dort, bis ich meine Erzählung vollständig zu Ende gebracht habe. Der Herzog wollte lange nicht schlafen. Als er endlich zu Bette ging, befand sich Goethe in dem wachesten Zustand der Übermüdung, hatte auch nicht wenig zugesprochen. Er fiel sogleich über mich her. Er raste in einem Taumel, der kaum aus seinem irdischen Innern herkam. Ich ließ mich noch völlig gegen meinen Vorsatz hineinziehen. Ich erfuhr mit wachsender Seligkeit das Brausen seiner Begierde, den Sturm seiner begeisterten Ausrufe, den Donner seiner braunen Augen. An seinem und meinem Leib war nichts Gemeines. Unsere staunende Leidenschaft, die nicht von der Welt mehr war, wirbelte uns zu jenen geistigen Welten empor, die zwischen uns und der Ewigkeit liegen und deren Unterster wir vielleicht nach dem Tode uns nähern dürfen. Ja, Stein, dieser Mann, dieser Mensch, dieser Dichter hat mich in jener Nacht zum 10. Oktober 80 zum ersten Mal in meinem Leben so unaussprechlich bekleckt. Ich meine beglückert. Josias Stein, ich habe mich versprochen, ich will sagen, dieser Genius der Deutschen hat mich in der Nacht zum 10. Oktober 80 unaussprechlich beglückert. Unaussprechlich beglückert. Fürchten Sie nichts, ich werfe nichts zu Boden. Der Herakles, er hat gekippelt, da sehen Sie, er steht schon wieder ruhig. Ich brauche ihn ja nur an der Keule festzuhalten. Nun, es sieht allerdings aus, als wäre ich Ihnen noch einige Ergänzungen schuldig. Thank you. die genauere Form des Berichts erfordert die Vorausschickung, dass unser gemeinsames Glück nach 4 ungetrübten Jahren in eine Art Krise geriet. Ich ermüdete in meinem Einsatz. Mir ging die Kraft verloren, die ich brauchte, um mich Goethe zu verweigern. Ich glaube, jede Liebe hat eine Zeit, die uns als die heiterste erscheint, weil die eigentlichen Schwierigkeiten noch erst nicht aufgetaucht sind. Ich durchforsche mich oft, was mich bewog, Goethes Verlangen nach einem Liebesgeständnis nachzugeben und mir den Zügel aus der Hand nötigen zu lassen. Es waren nicht seine Drohungen. Solange ein Mann droht, leidet er und alles liegt, wie es soll. Goethe war im Drohen von blühendem Erfindungsreichtum. Am belustigendsten waren seine Anstrengungen, mir Eifersucht einzuflößen. Zu dem Zweck bediente er sich einer Sorte von Frauenzimmern, der von ihm sogenannten Mieseln, worunter er von der Kalb und der Wärtern über die Tieforter Bauernmägde bis hinab zur Theaterdirne Schröter alles verstand, was Röcke trug und bereit war, seine Possen länger als 5 Minuten zu erdulden. Natürlich drohte er auch, sich zu töten, womit er ausdrücken wollte, dass er vorhatte, für eine Weile ein schlechter Gesellschafter zu sein. Das war lästiger, aber mit einem Wort weggemuntert, das man dann nur schnell wieder zurücknehmen musste. Seine Hauptdrohung aber war die, mich zu verlassen. Er rät mir, nicht für alle Zeit auf seine Fassungskraft zu bauen. Er kündigt das Ende seiner Leidenschaft an. Eines Tages versichert er, werde er den Mund auftun, ja handeln. Er schreibt auch hierzu ein schönes Stück, worin er mir wegläuft und ich ihm, Reue gepeinigt, auf einen hohen Berg nachsteige. Für wie dumm hält er mich. Was meine Festigkeit erschütterte, war in der Tat etwas vollkommen anderes. Ich bemerkte Zeichen von Einverständnis mit der Welt an ihm, Zustände von Wohlbefinden, die über das Maß hinausgingen, das ich ihm zuteilte. Seine Briefe enthielten statt Beschwerden unendliche Beschreibungen von Felsenzähnen oder Türmen und dem weißgrün-graulichen Dampf der Eisgebirge und was dergleichen berichtenswerte Sachen mehr sind. Und er hatte die Unverschämtheit, sie nach seinem Vortrag von Philipp Seidel aufschreiben zu lassen und mich, es geht mir kaum über die Lippen, aufzufordern, sie für den Buchdrucker durchzusehen. Das waren schlimme Zeichen. Dieser Überdruss war nicht erheuchelt. Diese Kränkungen hatten nichts sichtbar Erarbeitetes mehr an sich. Sorge überwältigte mein Urteil. Ich beging den entscheidenden Fehler. Ich gestand ihm, ihn wiederzulieben. Nun gab es eine Verabredung, auf die er sich berufen konnte, einen Sachverhalt, aufgrund dessen er Meinungen über meine Handlungen wagen durfte. Wenn du mich liebst, Lotte, warum willst du da nicht? Bei besserer Überlegung hätte auch das noch nichts gelten müssen, aber in meinem damaligen Zustand der Verwirrung war mit der Torheit des Liebesgeständnisses die Pflicht, mich ihm hinzugeben, unmittelbar verbunden. Es war die Nacht zum 10. Oktober 80, die mich in diese tiefste Erniedrigung führte und anschließend durch das Wunder, von dem Sie schon die Andeutung haben, auf die Höhen des unwiderruflichen Triumphes. Goethe hatte seine Gelegenheit und er versagte. Ich begriff nicht sogleich das Kostbare dieser Wendung. Ich kam mir, ich spreche mit Freimut, zunächst einfach an der Nase herumgeführt vor. Seine ganze bisherige Unterwürfigkeit hatte keinen anderen Grund als bloß den, was ich anfangs für jünglingshafte Scheu, später für Gehorsam und endlich für sittlichen Verzicht genommen, es war nicht mehr als das. Ich hatte mir alles eingeredet. Schlimmer noch, er hatte mir alles eingeredet, alle meine Siege, auf die ich mir doch manches zugute getan hatte. Ich bedurfte der Frist eines vollen Tages, bis ich die Dinge mit besserer Überlegung ansehen konnte, und dann kamen die Briefe. Zuerst versuchte er es mit der frechen Stirn. Der Zettel flatterte wenig nach Mittag ins Haus, und ich muss ihn jetzt herbeischaffen. Ich habe ihn bestimmt aufgehoben, aber wo nur? Hier, nein, die sind von Einsiedel. Hier, das müssen Goethen seine sein. Ich bin eine ordentliche Person. Es kommt nicht auf die Weise an, Ordnung zu halten. Ordnung ist, wenn man findet, was man sucht. Vom 10. Oktober 80. Bestes Gold sende mit Philipp ihr Schnupftuch, das mir auszuleihen sie die Gewohnheit hatten. Es ist bei der Morgensonne gewaschen, wie Schnee geplättet und mit Lavendel gesprengt. Ich hatte noch lang meine Freude an der artigen Kante, bis ich's endlich doch aus Händen geben musste. Ich muss alles verlieren, damit sie alles behalten sollen. Danke auch nochmals für das Lexikon, welches mir eben jetzt recht unentbehrlich ist. Das oktoberliche Wetter macht mich jeder Barmherzigkeit würdig. Das ist ein schönes Schreiben, nicht? Ich frage mich, ob er es eines Tages noch in eine Sammlung aufnimmt. Wem desgleichen aus der Feder kommt, warum sollte er das Gefühl haben, es nicht zu drucken? Die anderen Briefe sind dann mehr nach der Regel Entschuldigungen, Selbstvorwürfe, Klagen über die menschliche Schwäche. Tja, Josias! Mein einziges Ungeschick hatte mir, und das ist vielleicht der Lohn, den Gott für solche bereithält, die geradenwegs ihre Straße gehen und sich um Schimpf und Lob nicht kümmern, zum höchsten Erfolg geholfen. Einer rechtschaffenen Natur gerät auch ein Irrtum zum Rechten. Sie haben die neue Lage verstanden? Ich verweigerte Güte, was ich gar nicht besaß und was Güte gar nicht wollte. Eine solche Bindung ist in der Tat unzerreißbar. Es war jetzt die Frage eines knappen halben Jahres, bis ich einen förmlichen Vertrag mit ihm hatte, worin ich die Zusage meiner immerwährenden Freundschaft gegen das Versprechen seines immerwährenden Wohlverhaltens eintauschte. Ich wusste, er konnte es nicht brechen, und er wusste, dass ich es wusste. Das ist der eigentliche Grund, Josias, weshalb ich diesen italienischen Brief mit solchem Gleichmut unerbrochen lasse. Ich kenne seinen Inhalt, Zeile um Zeile. Und Sie? Erraten Sie ihn noch immer nicht? Goethe hat einen letzten Entschluss übrig. Und dass er ihn gefasst hat, zeigen die romanhaften Umstände seiner Abreise und die übermäßige Entfernung seines Zufluchtsortes. Nun, auch ich habe mich entschlossen. Ich nenne Ihnen mit der Auflösung das Rätsel, denn ich sehe, dass Sie nichts erraten haben. Ich werde ihn heiraten, Josias. Ja, mein Gemahl. Ich kann Ihnen die lästigen Umstände einer Scheidung nicht ersparen. Nichts spricht gegen Sie. Zu viel spricht für diesen Antrag. Meine Ruhe, das sage ich nicht, um zu schmeicheln, finde ich auch bei Ihnen. Aber die Ehe mit Goethe wird eine dauernde Kette von Aufmerksamkeiten, Einfühlungen und verständnisvollen Handlungen sein. Ein Gleiches wüsste ich von keinem anderen Mann zu erlangen. Solche Entsagung leistet allein ein Unvermögender, ohnmächtig zum Treubruch und im steten Gefühl seiner Schuld. Die Materie unseres Gesprächs ist verbraucht. Wir stehen vorm Abschluss. Sie befahlen mir, Sorge zu tragen, dass Goethe uns erhalten bleibe, Wohlanstein. Er bleibt bei uns, aber ich nicht bei Ihnen. Ihr Befehl ist vollzogen, anders als Sie hofften. Wenn Sie fortfahren wollen, einen Vorwurf gegen mich zu erheben, müssen Sie ihn ändern. Ich versündige mich gegen meinen Stand. Ich weiß es. Und ich sage Ihnen, diesmal werde ich die Meinung der Beobachter auf meiner Seite haben. Ich habe Goethe zu dem gemacht, was er ist. Zu einem Staatsbediensteten, der eine öffentliche Stellung auszufüllen weiß. Zu einem Kopfe, dem, wenngleich er selten gelesen ist, keiner gern widerspricht. Und nicht zuletzt zu einem Mann, der ungeachtet ihm die Frauen fremd bleiben müssen, auf 10 Jahre erfüllte Liebe zurückblickt. Ich bin seine Frau. Wer will mich aufhalten, wenn ich nun den letzten Schritt tue, um von der Charlotte von Stein zur Charlotte von Goethe herabzusteigen? Hören wir also. Wir kennen bereits die Antwort. Ich bin wohl, habe das schönste Wette und geht mir alles glücklich. Alle Wetter sind schön. Das Wetter fährt fort, über allen Ausdruck schön zu sein. Nun, es ist wohl warm dort unten. Diese Abhängigkeit vom Wetter, muss ich sagen, zeugt von unglaublich wenig Haltung. Es ist ein Meer, als unstatthaftes sich gehen lassen. Es ist der Ausdruck eines nicht zur inneren Stimmigkeit gedienenden Gemütes oder, wie unsere liebe Göchhausen einmal mit so treffender Spitze fallen ließ, er glaubt, seine Stimmung richte sich nach dem Wetter. Die Wahrheit ist natürlich, dass sich das Wetter nach seiner Stimmung, nach seiner Stimmung. Oh mein Gott. Warum ist nur alles für uns alle so sehr viel zu schwer? Peter Hacks. Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe. Es sprach Inge Keller. Schnitt Jutta Wollermann, Ton Jürgen Hille, Funkbearbeitung Ernst-Frieder Kratochwil. Regieassistenz Ingrid Krempel, Regie Werner Grunow.